Heute Nacht steh ich am Hafen, schau aufs Wasser hin, kann vor Sehnsucht fast nicht schlafen, weil ich einsam bin. Denn ich hab mein Herz zerbrochen und verschenkte es an zwei. Und nun wünsch ich mir seit Wochen so ein Stückchen Herz herbei. Schiff ahoi, bringst du mir den Liebsten wieder, seine Küsse, seine Lieder. Schiff ahoi, Schiff ahoi. Ach, mit wem werd ich zu zwein sein? Wird es Klaus sein oder Hein sein? Schiff ahoi. Das Schiff kommt näher und legt an, aber keiner von beiden steigt aus. Und dann lach ich einen anderen an und vergesse den Hein und Klaus. Schiff ahoi. Allen will ich Freude schenken, wer mich küsst, soll an mich denken. Schiff ahoi. Schiff ahoi. Eine Seemannsfrau bleibt allen Männern treu. Thank you.